hat eine süße kleine Freundin. Und die süße kleine Freundin, die hab ich geküsst. Doch da wurde meine Freundin ihre Freundin eine Feindin. Denn das duldet keine Freundin, dass sie sich so vergisst. Sie trägt vielleicht den gleichen Hut, leiht ihr ein Abendkleid. Sie bleibt bei ihr auch über Nacht, wenn ihr der Weg zu weit. Doch die süße kleine Freundin gönnt dem Freund niemals eine Freundin. Selbst wenn diese kleine Freundin die beste Freundin ist.